Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Kommunalwahlen in Dortmund. Bundesverfassungsgericht erklärt sich für nicht zuständig. 21. August 2012. Mit Enttäuschung haben die Dortmunder Piraten heute vernommen, dass das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag gegen den Ausschluss der Piratenpartei von der Wiederholung der Kommunalwahl in Dortmund am 26. August 2012 nicht zur Entscheidung angenommen hat. Das Bundesverfassungsgericht ist der Ansicht, dass der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen steht. Zudem vertritt es die Meinung, dass das Land den Schutz des Wahlrechts in seinem Verfassungsraum allein und abschließend zu gewährleisten hat. Thorsten Sommer, Dortmunder Abgeordneter im Landtag NRW, sieht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts immerhin etwas Positives. Das spornt uns für die Kommunalwahl 2014 nur noch mehr an. Wir müssen die Kommunen und das Licht anscheinend redemokratisieren. Bereits am 26. Juni 2012 hatte die Piratenfraktion im Landtag NRW einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes in das NRW-Parlament eingebracht. Dieser wurde nach erster Lesung einstimmig an den Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Pressestelle der Piratenfraktion im Landtag NRW. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.